Hallo, ich heiße Yasin, ich bin 15 Jahre alt, ich komme aus dem Irak. Mein Song heißt Rap Irak. Ich mag diese Song, weil er vor dem Irak spricht, was man vorher im Irak machte. ولا قتلونا دمرونا شردونا سلبونا قاعدين الامريكان يبيعونا ويشترونا عراق ارض الخيرات عراق دجله والفرات عراق بلد الحضارات عراق لما اخذ نصر وحم الرابي وبن سينا وبن هيثم وارض كل المقدسات انا مو بالنفس ولا بالسويد ولا لندن ولا الدنمارك ولا المانيا ولا النرويج ولا اسكتلندا ولا التشيك انا ابنك يا عراق ولي الفخر من بغداد عراق كرادة وعظمية وحي الجامعة والحرية عراق البصرة والرمادية وكردستان والديوانية عراق التاريخ والمعجزات البابلية والسومرية عراق بلد القانون والديمقراطية والكتابة المسمارية والجناء المعلقة والسامراء والمنوية ما انسى القعدة والاصدقاء وبنواس والعشاء والحرثية ولا انسى الفخمة والرواد والقص والعنب العراقية Life's a battlefield, war is hell, niggas get killed, no one tells CNN when they go damn, you know. Life's a battlefield, war is hell, they sell guns to the kids in the hood, who gives a damn? Life's a battlefield, war is hell, niggas get killed, no one tells CNN when they go damn, you know. Life's a battlefield, war is hell, they sell guns to the kids in the hood, who gives a damn? Tausende Menschen müssen ihr Land verlassen, tausende Menschen auf der Flucht wegen einer Handvoll Waffen. Das ist Krieg, ein Zustand des Grauens ohne Mitleid zu vergleichen mit dem Fegefeuer. Das ist die Hölle auf Erde, nur dass Unschuldige sterben. Babys werden aus den Bäuchen ihrer Mütter geschnitten. Kinder werden aufgehängt oder zum Selbstmord getrieben. Familien werden zerstückelt und vergraben. Das ist Krieg, er wird benutzt, um auszurotten und zu plündern. Mit dem Vorwand irgendeiner Hymne wird Mord ausgeübt. Werden Anschläge verübt, werden ganze Nationen betrogen. Ganze Städte werden zerstört auf Grund und Boden. Das ist Krieg, ein Zustand des Menschenhasses und der Gier. Geld regiert die Welt und alle, die regieren, sind für mich schuldig. Und sowas dulden wir. Ich bin mir sicher, du bist keinen Krieg hier. Libérez l'Irak, libérez la Côte d'Ivoire.